Eins, zwei, der Herr ist treu. Drei, vier, er ist bei mir. Fünf, sechs, sieben, ich will ihn lieben. Acht, neun, zehn, und immer mit ihm gehen. Zehn, neun, ich will mich freuen. Acht, sieben, und immer lieben. Sechs, fünf, vier, er ist bei mir. Drei, zwei, eins, und weiter weiß ich keins.